in jedem Hafen sind dann die Lieben, die Guten und Braven, ein paar schöne Tage mir treu. Aber in St. Pauli gibt's eine süße Maus, da ist mein Herz für immer